Get down. Yo, was geht ab? Hier ist Sergey. Ihr hört Canis, das Mixtape. Eine Nummer zu groß. Let's get it. Ich brauch keine Promos und Marketing, mein Unternehmen öffnet selbst, wenn ich Phrasen bring. Der Chef in meinem Laden, ich halt dran fest, bring Stuff über den Ladentisch. Mein Konzept ist, ich bleib wer ich bin und rap frisch, echt. Ich perfektioniere nächtelang meine Technik, Hektik, find ich gar nicht so gut. Ich mach's lieber richtig, wenn die Arbeit mich ruft. Irgendwann mach ich auch mal auf wichtig und nenn meine Firma Stifler Logistics. Mach ein Deal mit der DHL und verchecke mein Stuff rund um die Welt. Mache meine Worte, meine Beats so zu Geld. Implement Society wie MC8. Knüpfe Kontakte im ganzen Game mit CNN on board, bleib ich up to date. Piep mich an, ich vercheck dir was. Und ich denk dabei nicht an Crack und Gras. Denk an was Lautes, denk wie bounce das. Ich geb den Zuschlag der größten Kaufkraft. Ich nehm schon mal alles nur easy gay. Tipp dein Termin in mein PDA. Nächstes Jahr zahl ich nur noch ein Bar. Broke as hell, das war's, ich hab keine Bar, sondern schwarze Zahlen. Ich brauch diesen Kick, das Adrenalin. Ich muss raus auf die Bühne, tausend Gefühle shakende Ladies und bouncende Typen. Ich lieb es, wenn die Stimmung kocht. Ja, ich lieb meinen Job. Ich lieb es, wenn die Crowd mit Rap. Fuck it, das ist unglaublich fett. Die Leute warten, ja, ich bleib entschlossen. Sind bis zu allerletzten Reis. Rock nicht, atme noch, mach meinen Kopf ran. Danach tret ich raus, Spotlight. Ich seh das grelle Licht. Ey, bin verängstigt. Ey, das ist das Ende der Schonzeit. Jetzt ist Showtime.